Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Die vergangene Lektion handelte von einem Besuch in einer Disco. Hier eine kleine Wiederholung. 能跳支舞吗? Wollen wir tanzen? 能跳支舞吗? 我请你喝一杯好吗? Darf ich dich auf einen Drink einladen? 我请你喝一杯好吗? 有空一起吃饭吧? Wollen wir mal zusammen essen gehen? 有空一起吃饭吧? 你真漂亮! 你真漂亮! Du bist sehr hübsch! Hören wir uns noch einmal zusammen die gesamten Dialoge der letzten Lektion an. 你好,能跳支舞吗? 好,小姐,你好,能跳个舞吗? 不好意思,我有些不太舒服。我请你喝一杯好吗? 好啊。想喝点什么? 一杯橙汁,谢谢。有空一起吃饭吧。好,什么时候呢? 明天晚上可以吗? 可以,没问题。你真漂亮。谢谢。Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 你最喜欢哪部电影? 它的情节很有趣。这部电影的票房不错。请问，电影几点开演? 你最喜欢哪部电影? 它的情节很有趣。这部电影的票房 不错,请问电影几点开演? Xiaolan, ich schaue mir gerne Filme an. Du auch? Ja, ich bin ebenfalls ein großer Filmliebhaber. Meine chinesische Lieblingsschauspielerin ist Zhang Ziyi. Sie ist wirklich sehr hübsch. Ja, sie ist bei Ausländern sehr beliebt. Aber was heißt eigentlich Film auf Chinesisch? 电影. 电影. Und was ist dein Lieblingsfilm? Ach, das ändert sich immer wieder. Aber wie frage ich danach auf Chinesisch? Du kannst sagen, 你最喜欢哪部电影? 你最喜欢哪部电影? 最 heißt am besten. Es wird als Adverb verwendet, um das folgende Verb näher zu bestimmen. In diesem Fall 喜欢 etwas gern haben. 最喜欢, mögen oder gern haben. 最喜欢哪部, welchen, was? 哪部? 部 ist das Zähleinheitswort für Film. 部 und 电影 heißt Film. 电影 你最喜欢哪部电影? 你最喜欢哪部电影? Was ist dein Lieblingsfilm? 你最喜欢哪部电影? 我最喜欢《不见不散》. Warum ausgerechnet dieser Film? Ich finde die Handlung sehr interessant. Ich verstehe. Auf Chinesisch kann man dazu Folgendes sagen. 他的情节很有趣. 他的情节很有趣. 他的, seine. 他的. 情节. Handlung. 情节. 很, sehr. 很. 有趣, interessant. 有趣. 他的情节很有趣. 他的情节很有趣. Die Handlung ist sehr interessant. 他的情节很有趣. 我爱看轻松的娱乐片. Nun, Xiaolan, der Ticketverkauf für diesen Film war nicht schlecht. Ach, ich verstehe. Auf Chinesisch kann man dazu sagen, 这部电影的票房不错. 这部电影的票房不错。 Ticketverkauf heißt auf Chinesisch 票房。 票房。 票 heißt Ticket. 票。 房 Raum, Büro. 房。 这部电影 heißt dieser Film. 这部电影。 这部电影的票房 heißt dann also der Ticketverkauf für diesen Film. 这部电影的票房。 Und 不错 heißt wörtlich nicht schlecht. 不错。 这部电影的票房不错。 这部电影的票房不错。Der Ticketverkauf für diesen Film war nicht schlecht. 这部电影的票房如何？ 这部电影的票房不错。 Und die letzte Frage, wie viel Uhr beginnt der Film? Du kannst fragen, 请问电影几点开演？ 请问电影几点开演？ 请问 Entschuldigung. 请问 电影 Film. 电影 几点 wie viel Uhr? 几点 开演 beginnen zu zeigen 开演 请问电影几点开演 请问电影几点开演 wie viel Uhr beginnt der Film 请问电影几点开演 最早的一场是下午四点 wiederholen wir kurz was wir heute gelernt haben 你最喜欢哪部电影 你最喜欢哪部电影？ 它的情节很有趣。Die Handlung ist sehr interessant. 它的情节很有趣。 这部电影的票房不错。Der Ticketverkauf für diesen Film war nicht schlecht. 这部电影的票房不错。 请问电影几点开演 Entschuldigung, wie viel Uhr beginnt der Film? 请问电影几点开演 Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der heutigen Lektion an. 你最喜欢哪部电影？ 我最喜欢《不见不散》。 它的情节很有趣。 我爱看轻松的娱乐片。 这部电影的票房如何？ 这部电影的票房不错。 请问电影几点开演？ 最早的一场是下午四点。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Bereits 1902 wurden in Beijing Filme vorgeführt. Heutzutage gibt es eine große Anzahl an Kinos, deren Ausstattung immer besser wird. Darüber hinaus ist das Kinoprogramm sehr vielfältig.Ausländische Filme, Produktionen aus Hongkong, Taiwan und natürlich auch Werke aus dem chinesischen Festland werden dem Publikum angeboten. Am Dienstag ist in Beijing Kinotag. Die Tickets kosten an diesem Tag nur die Hälfte. Man kann sich aber auch eine spezielle Jahreskarte kaufen, mit der man 20% Ermäßigung auf den Originalpreis erhält.Diese Vergünstigungen führen dazu, dass heute mehr und mehr Besucher in die Kinos gehen. Um den internationalen Austausch im Filmbereich zu fördern, organisiert China zudem jährlich das Filmfestival Beijing Show. So konnten in den vergangenen 6 Jahren schon wunderbare Filme aus China der Welt vorgestellt werden. Das war die heutige Lektion. Wie immer aber noch eine Kurzfrage. Wie sagt man Entschuldigung, wie viel Uhr beginnt der Film auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!